Solche lokalen Bedingungen muss man berücksichtigen, wenn international gefordert wird, die Staaten Südamerikas sollten die Abholzung beenden oder Kenia und Indien sollten keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuern. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer langen Geschichte der Ausbeutung und ungleicher Entwicklungsbemühungen durch den Westen. Multinationale Konzerne und das globale Konsumverhalten haben die tropischen Nationen heute wie ein Schraubstock im Griff. Zu verdanken ist das der Tatsache, dass Profite über Jahrhunderte auf der Grundlage schlecht bezahlter Arbeitskräfte, der Umwandlung tropischer Landflächen und der Einführung kapitalistischer Methoden in Landwirtschaft und tropische Landschaften erzielt wurden. Selbst relativ wohlhabende Staaten wie Australien sind dagegen nicht gefeit. Das Ausmaß des schwarzen Sommers und die langsame Reaktion darauf lassen sich zumindest teilweise auf eine halbherzige Klimapolitik in einem Staat zurückführen, der auf die Kohlebergbauunternehmen als Stütze seiner Wirtschaft angewiesen ist. Auch in Südamerika sowie in West- und Zentralafrika haben Regierungen vielerorts große tropische Waldflächen an mächtige Konzerne verpachtet, die nach Öl und Gas suchten. Ähnlich verhält es sich im Fall der gewinnbringenden Landwirtschaftsprodukte, die als Handelsware dienen, vom Kaffee in Nord-, Mittel- und Südamerika bis zum Tee in Sri Lanka, von den Bananen in der Karibik bis zu den Sojabohnen in Brasilien. Die weltweite Nachfrage, auch von uns, die wir viele Kilometer entfernt leben, hat sowohl Großgrundbesitzer als auch Kleinbauern zur Anlage immer billigerer, gewinnträchtiger Monokulturen gedrängt. Und um noch einmal das Palmöl zu nennen, eine Zutat, die von Unternehmen für ganz unterschiedliche Produkte wie Lippenstifte, Pizzateig, Instantnudeln, Shampoo, Schokolade, Speiseöl, abgepacktes Brot und Biodiesel verwendet wird. Hier war die wachsende Nachfrage der asiatischen und europäisch-amerikanischen Märkte und Verbraucher ein Grund, warum südostasiatische Regierungen heute kaum Kontrolle über die unregulierte, nicht nachhaltige Umwandlung tropischer Wälder und der Verlust ihrer endemischen Tierwelt in ausgedehnte Plantagen haben oder sie sogar aktiv vorantreiben. Gleichzeitig steigen die Kosten für Landflächen und die Unternehmen erweitern ihren Grundbesitz. Damit wird der Missachtung der Besitzrechte einheimischer Eigentümer die Tür geöffnet und die steigenden Preise lassen Kleinbauern und indigenen Gruppen kaum eine andere Wahl, als ihre eigenen Felder umzuwandeln, zu verkleinern, aufzugeben oder zu verkaufen. Deshalb sind gemischte, nachhaltigere und oftmals produktivere Methoden durch die aggressiven Marktbedingungen gefährdet. Ein ähnliches Problem haben wir in den Wäldern der Neotropis, im Amazonasbecken, wo sich die Rinderherden der Großgrundbesitzer, die den regionalen und globalen Fleischmarkt bedienen, immer stärker ausbreiten. Das Konsumverhalten in Europa und Amerika kann sogar bestimmen, welche tropischen Waldflächen und Ökosysteme überhaupt Priorität für den Naturschutz genießen. Schutzgebiete, ob sie nun 39.000 Quadratkilometer groß sind, wie der Tumucumaque-Nationalpark in Brasilien, oder noch nicht einmal 2 Quadratkilometer umfassen, wie das Bukit Timah Nature Reserve in Singapur, sind sowohl in der Anlage als auch im Unterhalt teuer. Selbst wenn tropische Staaten in der Lage sind, in Parks zu investieren oder Gesetze zum Verbot von Abholzung oder Rodung zu erlassen, brauchen sie irgendeine Form von Gegenleistungen.